Erhalten geblieben sind einige rotwelsche Wörterverzeichnisse, Anekdoten, Gebete, Lieder und Spottverse, die zumeist von interessierten Räuberfängern und Richtern aufgeschrieben wurden. Neben dem Rotwelschen gab es noch eine Reihe weiterer geheimer Verständigungsmittel. Zum Beispiel waren gewisse außersprachliche Signale, Pfiffe, Tierschreie oder Klopfen bestens geeignet, um sich auch unter polizeilicher Beobachtung oder sogar noch im Gefängnis zu verabreden. Vor allem per Klopfzeichen, nach einer Art Morse-Alphabet, mal laut, mal leise, mal kurz, mal lang, konnte jede Nachricht von Zelle zu Zelle, von Wand zu Wand weitergegeben werden. Auch das Kaspern mit den Grifflingen, das Sprechen mit den Fingern, das dem taubstummen Alphabet abgeschaut war, gehörte zu den geheimen Mitteln der Kommunikation unter den Kochemann. Die Gendarmen und Untersuchungsrichter wurden auf diese Weise von den Vaganten oft angeschmiert oder gelinkt. Aber natürlich gehörte es bald schon zur offiziellen kriminalistischen Ausbildung, nicht nur das Rotwelsche zu erlernen, sondern auch die Fingersprache. In Kriminalhandbüchern wird außerdem noch vor einem vierten geheimsprachlichen Verständigungsmittel gewarnt, vor den Zinken, eine Art Bildersprache der Bettler und Vaganten. Die Zinken, auf Rotwelsch steht Zinken ja auch heute noch für die Nase, im übertragenen Sinn also für die Erkennungszeichen und damit für ein gezeichnetes Verständigungssystem der Bettler, Hausierer, Räuber und Diebe. Die Zinken wurden und werden gestochen. Das heißt, in Mauern geritzt, mit Kreide, Kohle oder Rötel auf Wände geschrieben. Es gibt in dieser Bilder- und Symbolsprache bis in unsere Tage hinein eine ganze Reihe allgemein verständlicher Zeichen. Zum Beispiel bedeutet ein Kreuz, hier muss man fromm tun. Eine Zickzacklinie, Vorsicht, bissiger Hund. Eine Katze steht für, es sind nur Frauen im Haus. Oder ein Gitter für, Gefängnis droht. Große, bedeutende Räuber hatten darüber hinaus ihren eigenen persönlichen Zinken als Erkennungszeichen und konnten ihre Botschaften gewissermaßen als Bilderrätsel auf Grenzsteinen, Kirchentüren oder Hauswänden aufzeichnen. Zum Beispiel die Verabredung zu einem großen Einbruch mit dem Rennbaum nach der Art der Niederländerbanden. Unser Zeitzeuge, der Räuber, Märchenerzähler und Liedermacher Philipp Friedrich Schütz, genannt Manne Friedrich, war gewiss eine Ausnahme unter den Vaganten. Er konnte lesen und schreiben. Und so verdanken wir ihm so manches Zeugnis aus der Perspektive der Fahrenden. Manne Friedrich war zusammen mit der Hölzerlips-Bande am Überfall auf eine Postkutsche beteiligt gewesen und wurde dafür 1812 in Heidelberg hingerichtet. Kurz vor seinem Tode ritzte er etliche seiner Lieder und Gedichte in die Kerkerwand. Darunter auch das Lied vom Hemsbacher Raub, dass die Räuber noch kurz vor ihrer Hinrichtung gesungen haben sollen. Seit dem 1. Mai ist uns bekannt, der Hemsbacher Raub im badischen Land, der unser Leben hat verkürzt und uns in großes Leid gestürzt. Die Armut, die war freilich schuld, weil man sie nicht mehr hat Geduld. Die großen Herren sind schuld daran, dass mancher tut, was er sonst nicht getan. Die Armut, die war freilich schuld. Manne Friedrich wusste, wovon er sang und weshalb er immer wieder auf die Not und die große soziale Ungerechtigkeit als die Ursache der Verbrechen der Hölzerlips-Bande hinwies. Die großen Herren sind schuld daran. Eine ganze Armee von entwurzelten, entrechteten, Obdachlosen zog damals über die deutschen Landstraßen. Eine nennenswerte Industrie mit Arbeitsmöglichkeiten aber gab es noch nicht und auch keine Idee, wie man die Vaganten in die Gesellschaft wieder hätte eingliedern können. Man verfolgte sie lieber, sperrte sie ein oder meinte, per Heiratsverbot die Vermehrung der Armut und des Verbrechens einschränken zu können. Die Heimatlosen galten vielerorts als vogelfrei und wurden wie Verbrecher behandelt, eingesperrt und ausgepeitscht, auch wenn sie noch gar nichts getan hatten. Dann aber wurde die Polizei überall schärfer und wachsamer. Und da ich keinen Wohnort, deshalb auch keinen gültigen Pass hatte, kam ich oft in die schlimmste Verlegenheit. Es war eine große Ungerechtigkeit gegen die fahrenden und heimatlosen Menschen. Ich selbst wurde 3,5 Jahre lang in Arnsberg bei Wasser und Brot im Gefängnis eingesperrt. Und nach dieser langen Zeit endlich freigesprochen. Nach meiner Entlassung entschuldigte sich aber keiner wegen des Unrechts. Sondern weil ich nicht im Lande geboren war, wurde ich über die Grenze gejagt. Und es war mir bei Zuchthausstrafe verboten, jemals nach Arnsberg zurückzukehren. Nun war ich der Willkür der Landdragoner und der streifenden Bürgerwehren preisgegeben. Da ich keinen Pass hatte, wurde ich überall angehalten, eingesperrt und mit Schlägen misshandelt.